Morgenandacht von Reinhard Hirtler, Philipper 4, Tag 1. Guten Morgen, guten Morgen und einen wunderschönen guten Morgen. Das Leben ist wunderbar, weil Jesus wunderbar ist. Wir machen weiter mit Philipper, Kapitel 4, Vers 1 in der Passion-Übersetzung. Je länger ich die Passion lese, desto mehr mag ich sie. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die die Passion aus irgendeinem Grund nicht mögen. Hör zu, dir muss die Passion-Übersetzung nicht gefallen, du musst nur Jesus mögen. Du musst nicht einmal mich mögen. Mein Rat ist, studiere so viele verschiedene Übersetzungen wie möglich. Studiere das Griechische und Hebräische, öffne dein Herz dafür, dass Jesus dir nahe ist und erlaube jedem, die Übersetzung zu genießen, die er wirklich mag. Mein ganzes Leben als Christ, also mehr als 50 Jahre lang, habe ich immer wieder die Übersetzung gewechselt. Es gab Zeiten, in denen ich nur die Amplified-Bibel gelesen habe. Im Moment erweckt die Passion-Übersetzung für mich alles zum Leben, macht es poetisch und das genieße ich. Ich sage das, weil ich gemerkt habe, dass es Menschen gibt, die sich kritisch äußern und urteilen, weil Leute bestimmte Versionen lieber mögen. Die Wahrheit ist, dass ohne den Heiligen Geist selbst das Griechische und Hebräische keinen Sinn ergibt. Also, lasst uns alle entspannen, einander lieben und genießen und die Version lesen, die jeder von uns gerne liest. Jetzt habe ich gesagt, was ich sagen wollte. Philipper 4,1. Meine lieben und wertvollen Freunde, die ich zutiefst liebe. Wie oft habe ich das schon in den Andachten betont. Wie sehr sehnt sich mein Herz danach, dass wir heutzutage Apostel wie Paulus haben. Ich habe in meinem Leben viele große Männer Gottes kennengelernt. Ich habe mächtige Apostel getroffen. Aber außer einigen Ausnahmen waren die meisten dieser mächtigen und großen Männer Gottes, die ich traf und mit denen ich zu tun hatte, zu weit von den Menschen entfernt. Das waren immer Leute, die eine einflussreiche Position innehatten, einen mächtigen Dienst ausübten und von den gewöhnlichen Brüdern und Schwestern weit entfernt waren. Sie waren so sehr auf den Aufbau ihres Dienstes konzentriert, dass sie aus den Augen verloren, dass jeder Christ ein wertvoller Freund ist. Schau, was Paulus sagt. Er sagt nicht, hey Gemeinde, denkt daran, dass ich der Apostel bin und ihr nur die Mitglieder seid. Er sagt, meine lieben und wertvollen Freunde, die ich zutiefst liebe. Hör zu. Ich glaube, wenn wir heute solche Apostel hätten und wenn das der Standard in der Gemeinde wäre, müsste niemand mehr sagen, unterwerft euch euren Leitern. Das sind die Menschen, denen jeder gerne folgt, weil sie Christus zeigen. Also müssen wir uns daran erinnern, dass wir alle kostbare Freunde sind. Wenn wir kostbare Freunde von Jesus sind, müssen wir auch kostbare Freunde füreinander sein. Ich sehne den Tag herbei, an dem es in der Gemeinde kein Positionsdenken mehr gibt. Ich sehne den Tag herbei, an dem die großen Apostel die Füße der Brüder und Schwestern waschen. Ich sehne mich nach den Tagen, wenn sich viele wie der Apostel Paulus in der Gemeinde erheben werden. Erstens stellt er sie auf dieselbe Ebene, nicht auf dieselbe Position, denn es gibt keine Position, sondern er stellt sie auf dieselbe Ebene. Was meine ich mit dem gleichen Level? Das bedeutet, wenn ich dich als meinen wertvollen Freund habe, stehst du weder über mir noch unter mir. Vielleicht habe ich aber Funktionen, die wichtiger sind als deine. Es kann sein, dass wir in derselben Firma arbeiten, ich aber etwas viel Wichtigeres zu erledigen habe als du. Das heißt aber nicht, dass ich wichtiger werde oder du wichtiger wirst. Das bedeutet, wenn ich dich treffe, behandle ich dich nicht als jemand Höheres, sondern als einen sehr engen, wertvollen Freund auf gleicher Ebene. Ich bemühe mich so sehr, diese Kultur in unserem Dienst aufzubauen. Warum konnte Paulus so sein? Warum war Paulus nicht verunsichert? Warum konnte er das tun? Schau, er sagt, die ich zutiefst liebe. Es ist mir egal, wie mächtig du bist. Es ist mir egal, was für ein großartiger Mann oder eine großartige Frau Gottes du bist. Eines kann ich dir sagen, wenn du nicht lernst, Menschen zutiefst zu lieben, wirst du niemals alle als gleich betrachten und behandeln. Denn du wirst gefährdet und bedroht sein von denjenigen, die begabter und talentierter sind, und musst sie jetzt klein halten. Wenn wir uns also zutiefst lieben, haben wir die wunderbare Möglichkeit, jeden Menschen als einen kostbaren Freund zu sehen. Bis morgen.